Erster im 15. Jahr regierte Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes war Herrscher in Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte Iturea und Trachonitis. Lysanias war Herrscher in Abilene. Zweiter Annas und Kaiphas waren Hohepriester. Gottes Wort kam zu Johannes. Johannes war der Sohn von Zacharias. Er war in der Wüste. Dritter Johannes ging in die Gegend um den Jordan. Er sagte den Menschen, sie sollen sich taufen lassen. Die Taufe war für die Vergebung der Sünden. Vierter, so steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg für den Herrn bereit. Macht seine Pfade eben. Fünfter, alle Täler sollen voll werden. Alle Berge und Hügel sollen kleiner werden. Krumme Wege sollen gerade werden. Raue Wege sollen glatt werden. Sechster, alle Menschen werden sehen, wie Gott rettet. Siebter, viele Menschen kamen, um sich taufen zu lassen. Johannes sagte zu ihnen, ihr Schlangen. Wer hat euch gesagt, ihr könnt dem Zorn Gottes entkommen? Achter, zeigt, dass ihr eure Sünden bereut. Sagt nicht, wir sind Kinder von Abraham. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham machen. Neunter, die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird gefällt. Man wirft ihn ins Feuer. Zehnter, die Menschen fragten Johannes, was sollen wir tun? Elfter, Johannes antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll eines geben. Er soll es dem geben, der keines hat. Wer Essen hat, soll es auch teilen. Zwölfter, auch Zöllner kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? Dreizehnter, er sagte zu ihnen, nehmt nicht mehr Geld, als ihr nehmen sollt. Vierzehnter, auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, belästigt niemanden. Erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Lohn. Fünfzehnter, die Menschen warteten. Sie dachten in ihren Herzen über Johannes nach. Sie fragten sich, ob er der Christus sei. Sechzehnter, Johannes sagte zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Aber jemand kommt, der stärker ist als ich. Ich bin nicht gut genug, seine Sandalen zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Siebzehnter, er hat eine Schaufel in der Hand. Er wird den Weizen reinigen. Den guten Weizen bringt er in seine Scheune. Die Spreu wird er mit Feuer verbrennen. Dieses Feuer geht nicht aus. Achtzehnter, Johannes gab den Menschen viele weitere Ratschläge. Er erzählte ihnen die gute Nachricht. Neunzehnter, Herodes war der Herrscher. Johannes hatte Herodes kritisiert. Er kritisierte ihn wegen Herodias, der Frau seines Bruders. Er kritisierte ihn auch wegen anderer schlechter Dinge, die Herodes getan hatte. Zwanzigster, Herodes tat noch etwas Schlimmes. Er sperrte Johannes ins Gefängnis. Einundzwanzigster, alle Menschen ließen sich taufen. Auch Jesus wurde getauft. Danach betete Jesus. 22. Der Himmel öffnete sich. Der Heilige Geist kam auf Jesus herab. Er sah aus wie eine Taube. Eine Stimme vom Himmel sagte, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute erwählt. 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Er war der Sohn von Josef. Josef war der Sohn von Eli. 24. Eli war der Sohn von Mattat. Mattat war der Sohn von Levi. Levi war der Sohn von Melchi. Melchi war der Sohn von Janai. Janai war der Sohn von Josef. 25. Josef war der Sohn von Mattathia. Mattathia war der Sohn von Amos. Amos war der Sohn von Naum. Naum war der Sohn von Esli. Esli war der Sohn von Nangai. 26. Nangai war der Sohn von Mat. Mat war der Sohn von Mattathia. Mattathia war der Sohn von Simei. Simei war der Sohn von Josech. Josech war der Sohn von Juda. 27. Juda war der Sohn von Johanan. Johanan war der Sohn von Resa. Resa war der Sohn von Serubabel. Serubabel war der Sohn von Sealtiel. Sealtiel war der Sohn von Neri. 28. Neri war der Sohn von Melchi. Melchi war der Sohn von Adi. Adi war der Sohn von Kosam. Kosam war der Sohn von Elmadam. Elmadam war der Sohn von Er. 29. Er war der Sohn von Josua. Josua war der Sohn von Elisa. Elisa war der Sohn von Jorim. Jorim war der Sohn von Mattat. Mattat war der Sohn von Levi. 30. Levi war der Sohn von Simeon. Simeon war der Sohn von Juda. Juda war der Sohn von Josef. Josef war der Sohn von Jonam. Jonam war der Sohn von Eliakim. 31. Eliakim war der Sohn von Melea. Melea war der Sohn von Menna. Menna war der Sohn von Mattata. Mattata war der Sohn von Nathan. Nathan war der Sohn von David. 32. David war der Sohn von Ise. Ise war der Sohn von Obed. Obed war der Sohn von Boas. Boas war der Sohn von Salma. Salma war der Sohn von Naasson. 33. Naasson war der Sohn von Adminadab. Adminadab war der Sohn von Ani. Ani war der Sohn von Hezron. Hezron war der Sohn von Peres. Peres war der Sohn von Juda. 34. Juda war der Sohn von Jakob. Jakob war der Sohn von Isaac. Isaac war der Sohn von Abraham. Abraham war der Sohn von Terah. Terah war der Sohn von Nahor. 35. Nahor war der Sohn von Seruch. Seruch war der Sohn von Regu. Regu war der Sohn von Peleg. Peleg war der Sohn von Eber. Eber war der Sohn von Sela. 36. Sela war der Sohn von Kenan. Kenan war der Sohn von Arphaxst. Arphaxst war der Sohn von Sem. Sem war der Sohn von Noah. Noah war der Sohn von Lamech. 37. Lamech war der Sohn von Methusalah. Methusalah war der Sohn von Henoch. Henoch war der Sohn von Jared. Jared war der Sohn von Mahalalel. Mahalalel war der Sohn von Kenan. 38. Kenan war der Sohn von Enos. Enos war der Sohn von Seth. Seth war der Sohn von Adam. Adam war der Sohn von Gott.